Es ist nicht leicht für mich, darüber zu reden, aber immer wieder werde ich von älteren Männern dazu gezwungen, aber immer wieder werde ich dazu gezwungen und ich will das einfach nicht. Dazu gezwungen, sie zu duzen. Aber manchmal gebe ich nach, aus Angst, dass sie sonst nicht mit mir schlafen. Aber manchmal gebe ich nach, aus Angst, dass sie sonst nicht mit mir schlafen. Und ich will das einfach nicht.